würde mal sagen, wir können auch ein größeres Teil nehmen. Dann geht's. Ist mehr Wasser drin. Noch nicht. Wie wird schön, wenn es da runterläuft. Macht doch eh keiner was. Wo machen wir da oben? Hier? Nein. Und da so. Ja. Nee, noch einen Eimer rüber. Sehr schön. Wunderbar. So, gehen wir zum Pavillon oder was?